Auf Spanten, maximal 48 Meter. Seitenhöhe bis Hauptdeck, 27,9 Meter. Tiefgang, maximal 14,21 Meter. Verdrängung bei maximalem Tiefgang, 24.300 Tonnen. Leergewicht, 19.820 Tonnen. Motorleistung 12 Maschinen, ca. 75.000 PS. Höchstgeschwindigkeit unwahrscheinlich. Besonderheit unsinkbar.